war einmal ein Haus. Menschen gingen ein und aus. Gebaut aus Stahl und Stein. Sonne schien in alle Fenster rein und Kinder spielten vor der Tür. Sie hatten sich was Tolles ausgedacht, weil man in ihrem Haus kaum grüßt und lacht. Schlichen leis Trepp auf, zum letzten Stockwerk rauf und lösten einen Kontakt. Alle Flimmerkisten waren plötzlich nackt, das ganze Haus stand wie im Bann. Sucht und fand gemeinsam den Defekt und hat doch mehr Gemeinsames entdeckt. Man sieht an diesem Abt, denn meist liegt, ehe man es packt, nur